daran zurück, dankt mit mir dem Geschick und bleibet wie im Leiden, bescheiden im Glück. Mein Kind, zieh die Lehre aus meinem Schicksal. Trau nie zu viel dem Glück, es flieht im Augenblick und lässt dich ohne Erbarmen als Armen zurück. Oh, Geld und Gut, das ist ja gleich. Liebe allein, sie macht uns reich. O schöner Augenblick, denn stets daran zurück, vertraut mir und auf.